5, 4, 3, 2, 1. And now, the show starts. Er ist wieder da. Und diesmal ist er voller Wut. Er hat die Nase voll vom passiven Widerstand. Jetzt schlägt er hart zurück. Er kennt keinen Spaß. Ihm ist keiner gewachsen. Keine Bewegung, Scheißkerl. Dieser Mann schlägt alles kurz und klein. Aber er ist auch kein Kostverächter. Für mich ein Steak, blutig klar. Er kennt nur ein Gesetz. Sein Gesetz. Willkommen, wackerer Held. Wer bist du? Hier ist der unverantwortliche Sendeverantwortliche Rolf Genzeich mit dem OK Beat. Hallo liebe Hörgemeinde, ich bin es, der unverantwortliche, selbstverantwortliche Rolf Gensrich, und das hier ist Okabit Mango, heute für die 29. Kalenderwoche 2012. Die Sendung hier wird produziert als Live on Tape, heißt, es ist wie live und Pannen werden nicht ausgebügelt, wenn es keine größeren sind. Die Sendung übrigens unmittelbar im Anschluss an die Rockradio-Sendung vom letzten Sonntag aufgezeichnet. Dazwischen liegen nur knappe 10 Minuten. Und ich meine, bei einer Sendung, wo ich ohnehin nicht moderiere, aber auch brauche ich auch nicht mehr stimmlich fit zu sein, oder? Die ersten 40 Minuten gibt es etwa, naja, so ein paar Dance-Klassiker. Danach geht es dann Deutsch weiter und dann habe ich ja auch wieder in den letzten 40 Minuten ein bisschen Jazz und Swing für euch in das Ganze bei geöffnetem Fenster, damit ihr hier frische Luft bekommt von mir. That I did long ago that I don't do anymore. We grow out of things. Each day is different than the day before. And yet to love you, I just have to. When we are young and discard as we mature. Time can change so much. The only certain thing is nothing sure. And yet to love you I just have to breathe. It's not an easy place, this world we face, but I'll face anything. As long as that warm morning sun will always bring me. When it's over, we move on. Just true love remains, and I'll still love you when all else is gone. For me to love you, I just have to breathe. When nothing stays the same. Stay with me. Sleep in Detroit City. I dreamed about them cotton fields and home. I dreamed about my mother, dear old pappy, sister and brother. And I dreamed about the girl who's been waiting for so long. I wanna go home. I wanna go home. Oh, how I wanna go home. Home folks think I'm big in Detroit City. From the letters that I write, they think I'm just fine. Yes, they do. But by day I make the calls, and by night I make the bars. If only they could read between the lines. 'Cause you know I rode a freight train north to Detroit City. And after all these years, I've just been wasting my time. You know what I'm gonna do? I'm gonna take my foolish pride, get it on a southbound freight, and let it ride. I'm gonna go back to the loved ones, the ones I left waiting so far behind. I wanna go home. Yeah, I wanna go home. Oh, how I wanna go home. Can't you hear me? I wanna go home. Oh, baby, I wanna go home. Oh, how I wanna go home. Somebody help me. I wanna go home. Yeah, I wanna go home. Oh, it is a groove slightly transformed, just a bit of a break from the norm, just a little something to break the monotony of all that hardcore dance that has gotten to be a little bit out of control. It's cool to dance, but what about a groove that soothes and moves romance? Give me a soft subtle mix, and if it ain't broke then don't try to fix it. And think of the summers of the past, adjust the bass and let the alpine blast. Pop in my CD and let me run a rhyme, and put your car on cruise and lay back, 'cause it's summertime. buzz. But back then I didn't really know what it was. But now I see what habit is, the way that people respond to summer madness. The weather is hot and girls are dressing less than checking out the fellas to tell them who's best. Riding around in your Jeep or your Benzos, or in your Nissan sitting on Lorenzo's. Back in Philly we be out in the park, a place called the Plateau is where everybody go. Guys out hunting and girls doing likewise, honking at the honey in front of you with the light eyes. She turn around to see what you beeping at. It's like the summer's a natural aphrodisiac, and with a pen and pad I compose this rhyme to hip you and to get you equipped for the summertime. Short set. Yeah, I got on sneaks, but I need a new pair, cause basketball courts in the summer got girls there. The temperature's about 88. Hop in the water plug, just for old time's sake. Break to your crib, change your clothes once more, cause you're invited to a barbecue to start at 4. Sitting with your friends as y'all reminisce about the days growing up and the first person you kiss. And as I think back, makes me wonder how the smell from a grill can spark off nostalgia. All the kids playing out front, little boys messing around with the girls playing double dutch, while the DJ spinning a tune as the old folks dance at your family reunion. Then 6 o'clock rolls around, you just finished wiping your car down. It's time to cruise, so you go to the summertime hangout. It looks like a car show. Everybody come looking real fine, fresh from the barbershop, a fly from the beauty salon. Every moment frontin' and maxin', chillin' in the car, they spend all day waxin', leanin' to the side, but you can't speed through 2 miles an hour, so everybody sees you. There's an air of love and of happiness, and this is the Fresh Prince's new definition of summer madness. New pussycat, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa. Pussycat, I've got flowers and lots of hours to spend with you. So go and powder your cute little pussycat nose. Pussycat, I love you, yes, I do. You and your pussycat nose. What's new, pussycat? Whoa, whoa, whoa, whoa. What's new, pussycat? Whoa, whoa, whoa, whoa. Pussycat, you're so thrilling and I'm so willing to care for you. So go and make up your big little pussycat eyes. Pussycat, I love you, yes, I do. You and your pussycat eyes. What's new, pussycat? Whoa, whoa, whoa, whoa. What's new, pussycat? Whoa, whoa, whoa, whoa, whoa. Pussycat, you're delicious, and if my wishes can all come true, I'll soon be kissing your sweet little pussycat lips. Pussycat, I love you, yes, I do, you and your pussycat lips, you and your pussycat eyes. You and your pussycat knows. Wir spielen nur das Beste, nur das Beste, die beste Musik im Netz. Thank you. cuando se marea dolores, cuando se quema de amores, cuando se inmala su vela, cuando se inmala dolores, cuando se inmala dolores, cuando se quema de amores, cuando se inmala su vela, cuando se inmala amores. Baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila, me. Esta rumba, esta guitarra, que yo siempre cantaré, pero no siempre cantaré, pero no siempre cantaré. Esta rumba, esta guitarra, yo que no siempre cantaré. Cuando se inmale a dolores, cuando se quema de amores, cuando se inmala su vela, cuando se inmala dolores, cuando se inmale a dolores, cuando se quema de amores, cuando se inmala su vela, cuando se inmala dolores. Baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila, me. Esta rumba taitana que yo siempre cantaré, pero no siempre cantaré, pero no siempre cantaré. Esta rumba taitana que yo siempre cantaré. Que solo vive enamorarte. Que solo vive enamorarte. Me enamoré de esta guitarra. Que te sepa que te ha bailado. Baila, baila, baila, baila. Baila, baila, baila, me. Esta rumba, esta guitarra, que yo siempre cantaré, pero no siempre cantaré, pero no siempre cantaré. Esta rumba, esta guitarra, que yo siempre cantaré. Cuando se marea dolores, cuando se quema de amores, cuando se inmala su vela, cuando se inmala dolores, cuando se inmala dolores, cuando se quema de amores, cuando se inmala su vela, cuando se inmala dolores. Baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila, me. Esta rumba, esta guitarra, que yo siempre cantaré, pero no siempre cantaré, pero no siempre cantaré. Esta rumba, esta guitarra, que yo siempre cantaré, pero no siempre cantaré, pero no siempre cantaré. Esta rumba, esta guitarra, que yo siempre cantaré, pero no siempre cantaré, pero no siempre cantaré. Esta rumba, esta guitarra, que yo siempre cantaré, pero no siempre cantaré, pero no siempre cantaré. Esta rumba, esta guitarra, que yo siempre cantaré.

about anything. He's got this dream about buying some land. He's gonna give up the booze and the one night stand. And then he settled down in his quiet little town and forget about everything. But you know he's gonna keep moving. You know he's never gonna stop moving. He's rolling. Musik nonstop, nonstop, nonstop, nonstop. The sound of his voice. Woo, and I forget about the away, slips away, slips away. Never let her slip away. I talk to my baby on the telephone, long distance. Slips away, slips away. I never would have guessed I would miss someone so bad. Slips away, yeah. Never let her slip away. I really only met about a week ago. To my heart, I know that I love her. I'm hoping that I'll never recover. Cause she's good for me, and it would really make me happy to never let it slip away. Radio Talentfabrik mit Oka Beat Mango in der 29. Kalenderwoche. From Bombay to Bangalore, all the Hindus know the score. If you wanna live some more, hare hare hare. If you do not take the vow, you can eat the sacred cow. You'll get karma anyhow. Hare hare hare. Bow down, mister. Hare Rama, Hare Krishna. Bow down, mister. We say Radhesha. The right thing with your hands, lay down the pleasing sins, whatever else your faith demands. Hare hare hare. From Bombay to Rajasthan, Nitai go, Radha Shyam, Hare Krishna, Hare Ram. Hare hare hare. Bow down, mister. Hare Rama, Hare Krishna. Bow down, mister. We say Radha Shyam. Bow down, mister. Hare Rama, Hare Krishna. Bow down, mister. We say Radha Shyam. In the desert, Jashmir, people kankan in their hair. At the westerners, they stare. Hare, hare, hare. Lock on your brow, open like a lotus flower. It's time to check your karma now. Hare, hare, hare. Bow down, mister. Sri Radish. Bow down, mister. Thank you. ziehen von West nach Ost. Ich lieg im Bett und denk an dich und wie es früher war. Zauberland ist abgebrannt und brennt noch irgendwo. Zauberland ist abgebrannt und brennt noch lichterloh. Der Himmel glüht wie heißes Eisen. Ein kleiner Vogel singt ganz leise unser Lied, sieh da. Zauberland ist abgebrannt und brennt noch irgendwo. Zauberland ist abgebrannt und brennt noch lichterloh. Die Feuer, ach, küss mich noch einmal. Zauberland ist abgebrannt und brennt noch irgendwo. Zauberland ist abgebrannt und brennt noch nicht allein. You dare to dream really do come true. Someday I wish upon a star and wake up where the clouds are far behind me. But troubles smell like lemon drops away across the chimney tops. That's where you find me, somewhere over the rainbow, way up high. There's a light. heard of once in a lullaby. Hier Radio Talente Week mit Oka Beat Mango in der 29. Kalenderwoche. Thank you. wie einsam ich ohne dich bin. Ich geh durch keine Räume, träum unerfüllte Träume. Der Platz, an dem dein Mantel hing, bleibt leer. Die Uhr läuft viel zu langsam, ich denke nur noch daran, du kommst bald zurück und gehst nie mehr. Jeder Weg hat mal ein Ende, jedes Rad bleibt einmal stehen, aber die Geschichte unserer Liebe wird immer wieder weitergehen. Ich nehm deine Hände, ich halt dich fest und denke, endlich sind wir beide ganz allein. Die Sonne strahlt gleich heller, die Erde dreht sich schneller. Es ist so schön, bei dir zu sein. Jedes Glas bricht mal in zwei. Doch die Liebe, die uns beide bindet, ist unendlich. Sie geht nie vorbei. Aber wenn du gehst, dann bin ich traurig. Doch auch das hat seinen Sinn. Denn wenn du nicht da bist, weiß ich erst, wie glücklich ich mit dir. Alleine zu Haus. Hey, hey, hey, hey. Wenn du mal einsam bist und denkst, das Leben ist aus. Hey, hey, hey, hey. Wirf deinen Kummer weg, sage Mensch, ärger dich nicht. Sterben hat keinen Zweck, irgendwo brennt noch ein Licht. Ist die Endstation für deine Sorgen und Leid. Jeder kriegt seinen Lohn für die verlorene Zeit. Bleibe nicht abseitig da, wo das Herz triumphiert. Hier ist die Welt noch schön, weil nur die Liebe regiert. alle stehen da, wo das Fest triumphiert. Wir spielen nur das Beste, nur das Beste, die beste Musik im Netz. Und so kommen wir auch schon zum letzten letzten Lied unseres Programmes. Es heißt Auch du. Auch du wirst einmal tot sein und liegst nur blass im Grab. Wirst da dem Hundekot sein, den's auf der Erde gab. Auch du wirst einmal sterben und bist dann nicht mehr da. Und andere werden erben, was alles deine war. Und andere werden erben, was alles deine war. Allein wir zwei, darauf warte ich schon lang. Alles locker lassen, alles na ohne Zwang und auch spannend. Wie ein Thriller kriegt ne Gänsehaut, wenn ich dich seh. Frau, wie bist du gebaut? Wir beide heute Nacht, ich denk, alles klar, gar nicht schlecht, sogar wunderbar. Versuch cool zu bleiben, ist gar nicht so leicht. Wenn schon einer, deiner, der Blicke mir reicht, dann werd ich schwach in den Knien. Auf meine Stirn treibt der Schweiß, hab ich Fieber? Oder warum ist mir so heiß? Hey, du bringst mich völlig aus der Bahn, dass mir das noch passiert, der totale Wahn. Ich weiß echt nicht, wo ich beginnen soll. Find den Anfang von dir und auch das Ende ganz toll. Von Kopf bis Fuß bin ich total in dich verknallt. Ich glaube, ich bin völlig in deiner Gewalt. Wir beide heute Nacht, Mädchen, wer hätte das gedacht? Wir beide heute Nacht, Mädchen, hätte das gedacht? Mach mit mir, was du willst, dasselbe mach ich mit dir. Heute Nacht ist alles erlaubt, heute Nacht bestimmen nur wir, wo es lang gehen soll. Ob oben oder unten oder beides oder rechts oder links. Hauptsache wir fühlen uns wohl, alles andere egal. Für heute Nacht bis morgen früh um 7:30 und vielleicht auch drüber hinaus. Man kann ja nie wissen, was wird da mal draus. Vielleicht ist es diesmal die große Liebe. Weiß gar nicht, ob ich das will, bin nicht mehr Herr meiner Triebe. Doch Gelegenheit macht Liebe und die Chance ist schnell vertan. Also nicht grübeln, sondern ran. Jetzt ist es sowieso zu spät, hast mir längst total den Kopf verdreht. Bin längst in deinen Fängen und ich fühl mich wohl dabei. Was soll's, jetzt gibt es nur noch uns zwei. Wir beide heute Nacht, Mädchen, wer hätte das gedacht? Wir beide heute Nacht, Mädchen, wer hätte das gedacht? Wir beide heute Nacht, Mädchen, wer hätte das gedacht? Wir beide heute Nacht, Mädchen, wer hätte das gedacht? Heute Nacht bestimmen nur wir. Nur wir, nur wir. Mach mit mir, was du willst. Und nach ist alles erlaubt. Und nach bestimmen nur, wie wo es lang gehen soll. Mach mit mir, was du willst. Dasselbe mach ich mit dir. Und nach ist alles erlaubt. Wir beide heute Nacht, Mädchen, wer hätte das gedacht? Ihr Radio Talentfabrik mit Okamit Mango. In der 29. Kalenderwoche. Tequila Wonder Bra. Und heute Nacht machen wir noch die ganze Insel klar. Auf aus dem Regen ins Leben, ab in den Süden. Der Sonne entgegen, Wasser leben, einen heben und dann Bikinis erlegen. Jetzt kommt das Dickmann, ich rette den Tag. Ich sag, ab geht die Party und die Party geht ab. Und ich sag, hey. Der Sonne hinterher. Ja, ich sag. Plastik, Mann. Hey, ab in den Süden, der Sonne hinterher. Ey, oh, was geht? Der Sonne hinterher. Ey, oh, was geht? Ja, ich sag, hey, ab in den Süden, der Sonne hinterher. Ey, oh, was geht? Der Sonne hinterher. Ey, oh, was geht? Die neueste und angesagteste Musik. Throw my hands up in the air sometimes, saying ayo, gotta let go. Nein, Mann, ich will noch nicht gehen. Ich will noch ein bisschen tanzen. Yeah! Wir haben die neuesten und fettesten Beats. Einen Schritt voraus, dein Lieblingsradio. Kinder, heute ist lustig, Kinder, heute ist lustig. Heute ist im Gänsestall extra großer Maskenball. Heute frieren alle Gänschen, Gänschen. Eine geht als Kater und der Gänsevater kommt als junger Hofmarschall. Wow, wow, wow. Eine dicke Gans, die sehr viel frisst, möchte diesen Abend gerne Gänseklatsch. Den hatte ich für letzte Woche, oder? Wenn ich mich recht entsinne, dann wollte ich den nächsten mir holen, und zwar den hier, weil der so schön für den Gänsehecht passt. Hm? Ich wollte, ich wär ein Huhn, ich hätt nicht viel zu tun. Ich legte vormittags ein Ei und abends wär ich frei. Ich lockte auf der Welt kein Ruhm mehr und kein Geld. Und fände ich das große Los, dann fräse ich es bloß. Ich brauchte nie mehr ins Büro, ich wäre dämlich, aber froh. Ich wollte, ich wär ein Huhn, ich hätt nicht viel zu tun. Ich legte täglich nur ein Ei und sonntags auch mal zwei. Der Mann hat's auf der Welt nicht leicht, das Kämpfen ist sein Zweck. Und hat er endlich was erreicht, nimmt's eine Frau ihm weg. Er lebt, wenn's hochkommt, 100 Jahre und bringt's bei gutem Start. Und nur wenn er sehr fleißig war, zu einem Rauschebart. Ich wollte, ich wär ein Huhn, ich hätt nicht viel zu tun. Mich lockte auf der Welt kein Ruhm mehr und kein Geld. Ich brauchte nie mehr ins Büro und du wärst dämlich, aber froh. Ich wollte, ich wär ein Huhn, ich hätt nicht viel zu tun. Ich legte täglich nur ein Ei und sonntags auch mal zwei. Ich wollte, ich wär ein Hahn, dann würde nichts getan. Ich legte überhaupt kein Ei und wär die ganze Woche frei. Dann lockt mich auf der Welt kein Ruhm mehr und kein Geld. Ich setz mich in den Mist hinein und sing für mich allein. Ich ginge nie mehr ins Büro, denn was ich brauch, das krieg ich so. Ich wollte, ich wär ein Hahn, dann würde nichts getan. Ich würd mit meinen Hühnern gehen, das wäre wunderschön. Boll reiste jüngst zu Pfingsten, nach Pankow war sein Ziel. Da verlor er seinen Jüngsten, so mitten ins Gewühl. Drei volle Viertelstunden hat er nach ihm gespürt. Aber dennoch hat sich Bolle jetzt köstlich amüsiert. Aber dennoch hat sich Bolle jetzt köstlich amüsiert. In Pankow gab's kein Essen, in Pankow gab's kein Bier. War alles aufgegessen von all den Leuten hier. Nicht mal eine Butterstolle hat man ihm reserviert, aber dennoch hat sich Bolle ganz köstlich amüsiert. Aber dennoch hat sich Bolle ganz köstlich amüsiert. Auf der schönen Holzer Heide, da gab's ne Keilerei. Und Bolle, ja nicht feige, war mitten Mann dabei. Hat's Messer rausgerissen und einen massakriert. Aber dennoch hat sich Bolle ganz köstlich amüsiert. Aber dennoch hat sich Bolle ganz köstlich amüsiert. Es fing schon an zu tagen, als er sein Heim erblickt. Der Rock war ohne Kragen, das Nasenbein zerknickt. Die Ärmel rausgerissen, die Augen marmoriert. Aber dennoch hat sich Bolle ganz köstlich amüsiert. Aber dennoch hat sich Bolle ganz köstlich amüsiert. Als er nach Haus gekommen, da ging's ihm aber schlecht. Da hat ihm seine Olle ganz mörderisch verdrescht. Drei volle Viertelstunden hat sie auf ihm poliert. Aber dennoch hat sich Bolle ganz köstlich amüsiert. Aber dennoch hat sich Bolle ganz köstlich amüsiert. Wieso bist du so streng zu mir? Schon bei der geringsten Schuld, ich kann doch wirklich nichts dafür, trifft mich deine Ungeduld. Du schaust mich so besonnen, machst mir so mein Leben schwer, nimmst mir alles aus der Hand, dabei liebe ich dich so sehr. Vergib mir, mein Schatz, ich hab einen Fehler gemacht, das nächste Mal gebe ich mir Acht. Vergib mir, mein Schatz, ich hab einen Fehler gemacht, das nächste Mal geb ich mir Acht. Wieso bist du so streng zu mir, wenn ich die Milch vergessen hab? Du gehst nun ja, da bist du hart, selbst zurück zum Supermarkt. Schuldbewusst sitz ich herum, halte mich für schrecklich dumm. Schlampig sei ich, sagst du mir, dabei hänge ich so an dir. Vergib mir, mein Schatz, ich hab einen Fehler gemacht, das nächste Mal geb ich mir Acht. Vergib mir, mein Schatz, ich hab einen Fehler gemacht, das nächste Mal geb ich mir Acht. Dein strenger Blick, harter Blick, sitzt mir drohend im Genick. Ich darf keine Fehler machen, es darf keine Fehler geben. Ich sage dir, vergib mir doch, vielleicht ist es der Mühe wert. Und die Zeiten bessern sich, dann hast du Sonne im Gesicht, dann hast du Sonne im Gesicht. Vergib mir, mein Schatz, ich hab einen Fehler gemacht, das nächste Mal geb ich mir Acht. Vergib mir, mein Schatz, ich hab einen Fehler gemacht, das nächste Mal geb ich mir Acht. Vergib mir, mein Schatz, ich hab einen Fehler gemacht, das nächste Mal geb ich mir Acht. Vergib mir, mein Schatz, ich hab einen Fehler gemacht, das nächste Mal geb ich mir Acht. Hier bei Radio Talentfabrik in der 29. Kalenderwoche 2012. Thank you. Feeling in the moonlight, that wonderful feeling that you wanna be kissed. You're strolling through the park, the stars so bright above. You'd love to love somebody, but there's nobody there to love. Did you ever get that longing on a June night? That wonderful longing you can never resist. Did you ever get that feeling in the moonlight? That feeling that says you wanna be kissed. Tell me honestly, did you ever get that feeling in the moonlight? Wonderful feeling that you wanna be kissed. You're strolling in the park, stars so bright above. You'd love to love somebody, but there's no one to love. Did you ever get that longing on a June night? Wonderful longing you can't resist. Did you ever get that feeling in the moonlight? That feeling that says you want to be ever get that feeling in the moonlight? That wonderful feeling that you wanna be kissed. You're strolling through the park, the stars so bright above. You'd love to love somebody, but there's nobody there to love. Did you ever get that longing on a June night? That wonderful longing you can never resist. Did you ever get that feeling in the moonlight? That feeling that says you want to be kissed. That certain feeling, feeling that says you want to be kissed. They said that feeling that says you want to be kissed. Und das war eben Perry Como. Hier habe ich gleich nochmal für euch die Goldene Sieben und ihr hört Okabit Mango nur auf Radio Talentfabrik als Podcast live on tape produziert. Thank you.

Thank you. Sage, na klar, ich höre heute auch mit Mitch Miller und dem Song, ja, dem Marsch from the River Kwai, der River Kwai Marsch. Der wird viele sicherlich erinnern an eine bestimmte Schnapssorte, an einen Magenbitter, aber die haben den Song geklaut, weil im Original ist das der River Kwai Marsch vom Mitch-Miller-Orchester, und zwar zum Film Die Brücke am Quai. Das war's für heute mit Okabit Mango in der 29. Kalenderwoche. Ich bin, bleibe und war der unverantwortliche Sendeverantwortliche Rolf Genzig. Ich wünsche euch noch einen schönen Flug in den Tag oder in die Nacht oder auch wo auch immer ihr gerade euch befindet. Tschüss.